Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 21 after describes this beautiful plan of God. Nachdem er diesen wunderschönen Plan Gottes beschreibt, gehen wir zu Vers 21. It is through him that you now believe in God. Durch ihn glaubt ihr nun an Gott. Look, schau. You cannot believe in God unless it's through Jesus Christ. Du kannst nicht an Gott glauben, außer es geschieht durch Jesus Christus. You know, so many people keep talking about just come to God, he's a good God, he will love you, he will accept you. So viele Menschen sprechen immer wieder davon, komm einfach zu Gott, er ist ein guter Gott, er liebt dich, er nimmt dich an. You can't. Das geht nicht. You cannot bypass Jesus and come to God. That's not a possibility. Du kannst Jesus nicht umgehen und so zu Gott kommen. Das ist nicht möglich. Look. Schau. A lot of people think that God is so kind, he's so good, he's so loving, I can simply connect myself to him. Viele Menschen denken, Gott ist so nett, er ist so gut, er ist so liebevoll, ich kann mich einfach mit ihm verbinden. May I remind you of a very simple truth? Darf ich dich an eine ganz einfache Wahrheit erinnern? God is God and you are the created being. Gott ist Gott und du bist das geschaffene Wesen. And God chooses the way, not you. Gott wählt den Weg, nicht du. And God has chosen that the only way for you to believe in himself is through what Jesus did on the cross. Und Gott hat entschieden, dass der einzige Weg für dich, an ihn zu glauben, der ist, was Jesus am Kreuz getan hat. This is why Jesus made it very clear, I'm not a way, I'm the absolutely only way. Deshalb hat Jesus ganz klar gesagt, ich bin nicht ein Weg, ich bin der absolut einzige Weg. Do you know, if you take Jesus out of the equation, what basis for your faith do you have? Wenn du Jesus aus der Gleichung rausnimmst, welche Grundlage für deinen Glauben hast du dann? You come to God and you can only hope. Du kommst zu Gott und kannst nur hoffen. But you have absolutely no basis for your faith. Aber du hast absolut kein Fundament für deinen Glauben. But having said that, aber wenn das klar ist, with Jesus I have a solid foundation for my faith. Habe ich mit Jesus ein solides Fundament für meinen Glauben. Because of what he did on the cross, because this has been the plan forever. Aufgrund dessen, was am Kreuz getan hat, weil das schon immer der Plan war. I can now have a basis for my faith. Habe ich jetzt eine Grundlage für meinen Glauben. You see, there is no way God could ever reject me. Do you know why? Es ist unmöglich, dass Gott mich jemals abweisen könnte. Weißt du warum? Because I don't believe in him because I want to. I believe in him because that's God's way. Weil ich nicht an ihn glaube, weil ich es will, sondern ich glaube an ihn, weil es der Weg Gottes ist. Oh, you know, I would like to believe in God. Ach, weißt du, ich würde gerne an Gott glauben. Well, that's not good enough. Nun, das ist nicht gut genug. Oh, I believe in God through Jesus Christ, who guaranteed me that he's the way to God. That's good enough. Oh, ich glaube an Gott durch Jesus Christus, der mir garantiert, dass der Weg zu Gott ist. Das ist gut genug. Look. Schau. After Jesus has laid down his life for me, poured out his blood, nachdem Jesus sein Leben für mich hingegeben hat, sein Blut vergossen hat, the Bible tells us here, sagt uns die Bibel hier, that, and this is incredible, I think it's so neglected. Und das ist fantastisch. Ich denke, es wird so vernachlässigt. That God raised him from the dead and glorified him. Die Bibel sagt hier, dass Gott ihn von den Toten auferweckt und verherrlicht hat. So that you would fasten your faith and hope in God alone. Damit du deinen Glauben und deine Hoffnung in Gott allein verankern kannst. You know, Paul brings this argument about the resurrection of Jesus Christ and how important it is. Paulus erwähnt dieses Argument über die Auferstehung Jesu Christi und wie wichtig das ist. In fact, Paul says that Jesus Christ was raised for our justification. Paulus sagt sogar, dass Jesus Christus zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist. You know, Peter doesn't go into details here. Petrus geht hier nicht ins Detail. But I want to tell you the depth of this verse. Aber ich möchte dir die Tiefgründigkeit dieses Verses erklären. See, if Jesus would have died for you as a perfect sacrifice and a lamb. Wenn Jesus für dich als perfektes Opfer und als Lamm gestorben wäre, God would have accepted that. Hätte Gott das akzeptiert. But the work would not have been complete. Aber das Werk wäre noch nicht vollendet gewesen. Why? Warum? Because how do you know if there's resurrection from the dead if Jesus wouldn't have risen from the dead? Woher solltest du denn wissen, ob es eine Auferstehung von den Toten gibt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre? How do you know that God accepted the blood? Woher weißt du, dass Gott das Blut angenommen hat? Do you know why we do? Weißt du, warum wir das wissen? Because after Jesus rose from the dead, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, he said to Mary, "Don't touch me. I have not yet gone to the Father." Sagte er zu Maria, rühr mich nicht an. Ich bin noch nicht zum Vater gegangen. But then he says to Thomas, "Touch me." Aber dann sagt er zu Thomas, berühre mich. Put your hands right here into my wounds. Lege deine Hände genau hier in meine Wunden. So after Jesus was raised from the dead, he went to heaven and he presented his blood there. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, ging er in den Himmel und präsentierte dort sein Blut. Now Jesus, the risen Jesus, is your guarantee. Nun ist Jesus, der auferstandene Jesus, deine Garantie. That's what the Bible is so clear about. Das sagt die Bibel ganz klar. The Bible says that he is now sitting at the right hand of God and he is your advocate, your lawyer, your attorney. Die Bibel sagt, dass er jetzt zu Rechten Gottes sitzt und dein Fürsprecher, dein Anwalt, dein Verteidiger ist. So what happens if you today sin? Was passiert, wenn du heute sündigst? You know, your attorney stands before the Father and says, I plead not guilty for him. Dein Anwalt steht vor dem Vater und sagt, ich plädiere auf nicht schuldig für ihn. And the devil says, und der Teufel sagt, of course he's guilty. Look what he did. Natürlich ist er schuldig. Schau, was er getan hat. And the perfect lamb, Jesus, who is alive, not dead, und das perfekte Lamm Jesus, das lebendig und nicht tot ist, stands right now before God, says, not guilty because I am the evidence. Steht jetzt vor Gott und sagt, nicht schuldig, denn ich bin der Beweis. So I've Do you know, I grew up in Austria, I'm Austrian. Ich bin in Österreich aufgewachsen. And I always hated the crucifixes. Und ich habe die Kruzifixe immer gehasst. Because there's a dead Jesus on the cross and my Jesus is alive. Weil da ein toter Jesus am Kreuz hängt, aber mein Jesus lebt. Look, Peter said you should put all of your faith and hope in God alone. Because Jesus was raised. Petrus sagt, ihr sollt euren ganzen Glauben und eure ganze Hoffnung auf Gott allein setzen, weil Jesus auferweckt wurde. What does it mean? Was bedeutet das? It means that same future is mine. Das heißt, dass ich dieselbe Zukunft habe. It means I need to have no fear of death. Das heißt, ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. The lamb did not die, only the lamb died and rose again, therefore my resurrection is guaranteed. Das Lamm ist nicht nur gestorben, das Lamm ist gestorben und wieder auferstanden. Deshalb ist meine Auferstehung garantiert. Do you remember what Jesus said? Erinnerst du dich, was Jesus gesagt hat? John 11. Johannes 11. Whoever believes in me, wer an mich glaubt, even though he dies, he shall live. Wird leben, obwohl er stirbt. See? Du siehst? It's the resurrection of Jesus that gives me that eternal hope. Es ist die Auferstehung von Jesus, die mir diese ewige Hoffnung gibt. Let's keep our faith steadfast in eternity because Jesus is right there. Lass uns unseren Glauben in der Ewigkeit festigen, denn Jesus ist genau dort. See you tomorrow. Bis morgen.